Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, noch immer auf den Frequenzen der freien Radios hier in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Ich begrüße euch ganz herzlich hier am Mikrofon. Mein Name ist Markus. Heute in der Sendung. Unsere Tage scheinen gezählt. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg möchte diese UKW-Frequenz lieber einem kommerziellen Sender geben und verbannt die freien Radios ab Beginn von 2026 in DAB Plus Gefilde. Keine Ahnung, wie und ob das so weitergehen kann. Auf jeden Fall genießen wir die Zeit des freien Austauschs von Informationen und widerständigen Meldungen, solange es eben noch geht, hier auf den UKW-Frequenzen, die für alle zugänglich sind via Radio. Was haben wir heute in der Sendung? Wir blicken zurück auf den 5. Todestag des Gefangenen Ferhat Mayouf. Der wurde bekanntermaßen 2020 in der JVA Moabit getötet. Niemand will die Verantwortung übernehmen, niemand will irgendwas habe daran ändern können. Der Berliner Senat bemüht sich neuerdings sogar mit Reinwaschprogrammen die JVA zu loben, wie toll sie sich um die Psyche und die Sicherheit und die Suizidgefahren dort in der JVA kümmern würden. Was davon zu halten ist, das haben Aktivistinnen und Aktivisten am 5. Todestag von Ferhat Mayouf eindeutig auf die Straße getragen, und zwar in Moabit rund um das Gefängnis. Am 23. Juli, das ist der Todestag, gab es eine Demonstration. Und in der heutigen Sendung hört ihr eine Reihe von O-Tönen aus dieser Demonstration. Und ich denke, ihr könnt euch ganz gut ein eigenes Bild davon machen. Bevor es losgeht, noch ein wenig Musik und dann steigen wir direkt ein. Zu Beginn der Demonstration sprach Ferhat Mayoufs ehemaliger Anwalt Benjamin Dusenberg. Danke, dass ihr alle gekommen seid, heute zum 5. Todestag von Ferhat Mayouf. Die Stuttgarter Zeitung berichtete vorgestern Folgendes. Zitat: Ein 24-jähriger Inhaftierter steht im Verdacht, in seiner Zelle eine Zeitung angezündet zu haben. Nachdem gegen 19.50 Uhr am Sonnabend der Brandalarm ausgelöst worden sei, sollen Justizbeamte eine starke Rauchentwicklung aus der Zelle eines Gefangenen wahrgenommen haben. Sie konnten den 24-Jährigen dem Bericht zufolge aus der brennenden Zelle retten und ins Freie bringen. Er sei noch an Ort und Stelle notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Feuerwehr handelte es sich bei den 6 übrigen Verletzten um Justizvollzugsbeamte, die sich beim Einsatz leichte Verletzungen zugezogen haben sollen, vermutlich durch Rauchgas. Sie wurden laut Stuttgarter Zeitung ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht und behandelt. Gegen 20 Uhr seien zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden. Der Brand in der Gefangenenzelle konnte demnach rasch gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf habe die Feuerwehr weitere Stockwerke auf einen möglichen Raucheintritt kontrolliert. Zitat Ende. So hätte die Meldung heute, genau vor 5 Jahren, aussehen können, wenn es einigermaßen richtig gelaufen wäre. Warum nicht? Weil die Beamten vor der Tür von Ferhat entschieden, diese nicht zu öffnen. Sein Tod war ein Justizverbrechen. Ferhat Mayouf war zu sehr Mensch, zu lebendig, um sich mit den unmenschlichen Haftbedingungen von 21 oder mehr Stunden Einschluss in der Moabiter Untersuchungshaft einfach abfinden zu können. Er verzweifelte an der Unfreiheit. Ich habe ihn als einen lebensfrohen Menschen mit einem unbändigen Freiheitswillen kennengelernt. Er wollte nicht sterben, er wollte leben, doch er stieß an die engen Moabiter Mauern und Gitter und geriet an ignorante Justizbeamte, denen sein Wohlergehen und sogar sein Überleben egal waren. Im Haftprüfungstermin am 20. Juli 2020 beantragten wir seine sofortige Freilassung, denn der Termin kam eine Woche zu spät. Die sofortige Freilassung wurde entgegen den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts in Fällen des Überschreitens der 2-Wochen-Frist zur Durchführung einer mündlichen Haftprüfung abgelehnt. Ferhat Mayouf wies in dem Termin darauf hin, schwere Depressionen zu haben, was in dem Protokoll vermerkt wurde. Diese Eintragung wurde in der JVA Moabit schlicht ignoriert. Ferhat sah keinen Arzt, keine Psychologin mehr. 4 Tage später war er tot. In der Nacht seines Versterbens, berichtet ein Mitgefangener, schrie er noch mehrfach nach Tabak, wird jedoch von den alarmierten Beamten ignoriert. Verhält sich so ein Mensch, der sterben will? Ferhat Mayouf ist verzweifelt, legt offenbar kurz danach in seiner Zelle Feuer, um auf seine Not aufmerksam zu machen. Es ist kein offen loderndes Feuer, sondern ein Schwelbrand. Trotzdem öffnen die Beamten nicht, sondern entscheiden, die Tür nicht zu öffnen und auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten. 4 Beamte vor seiner Zellentür, von denen keiner ein Herz für das Leben Ferhat Mayoufs besaß. Es vergehen stattdessen wertvolle 27 Minuten, während derer, davon gehen wir aus, Ferhat Mayouf gestorben ist. Es gibt in der Brandschutzordnung der JVA Moabit klare Anweisungen zum Verhalten im Brandfalle, die das Vorhandensein von Feuer regeln, welche ignoriert wurden. Ich zitiere: Türen zu Brandbereichen wegen der Gefahr entgegenstehender Stichflammen möglichst von der Seite öffnen. Löschmaßnahmen werden unter Beachtung des Selbstschutzes durch das Personal bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingeleitet. Selbstständige Brandbekämpfung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten, Feuerlöscher oder Wandhydranten, beides ist in der JVA Moabit vorhanden. Nichts davon wurde beachtet. Die Schutzpflicht der Beamten für die körperliche Unversehrtheit der Gefangenen ist die Kehrseite des vollständigen Autonomieentzugs, den die Gefangenen unterworfen werden, und welcher dazu führt, dass Selbsthilfe nicht mehr möglich ist. Ferhat Mayouf konnte die Tür nicht öffnen, lediglich die Beamten, die mit dem Schlüssel davor standen. Sie waren daher zum Eingreifen verpflichtet. Und dies wäre auch ohne größere Eigen- oder Fremdgefährdung möglich gewesen. Alles spricht für ein Feuer von niedriger Intensität mit geringer Sauerstoffzufuhr, also für einen sogenannten Schwelbrand. Das wissen wir aus den eingeholten Brandgutachten und davon zeugen die Bilder aus der Zelle, aus denen hervorgeht, dass weder das Mobiliar noch der Körper von Ferhat Mayouf vom Feuer erheblich versehrt wurden, umgekehrt aber eine starke Verrußung zu erkennen ist. Ferhat Mayouf ist nicht verbrannt, sondern erstickt. Ein klarer Fall für die Staatsanwaltschaft, würden alle denken. Doch es passiert erstmal gar nichts. Die Akte des sogenannten Todesermittlungsverfahrens wird sofort geschlossen, das Ganze als Suizid abgetan. Dabei waren schon aus den ersten Stellungnahmen der Beamten vor der Tür klar ersichtlich, dass diese bewusst entschieden hatten, nicht zu öffnen. Dann geht Kai Schädel an die Öffentlichkeit und berichtet einem Fernsehmagazin, dass er Ferhat Mayouf noch klopfen und schreien hörte, als die Beamten vor seiner Zellentür standen. Wir formulieren eine Strafanzeige. Ermittlungen werden endlich eingeleitet. Auch ein anderer Mitgefangener macht eine ähnliche Aussage, welche die Angaben von Kai bestätigt. Doch diesen klaren Aussagen wird nicht geglaubt. Die Zeugen hätten ja gar nicht unterscheiden können, wer genau da geschrien hätte. Auch sei, so die Staatsanwaltschaft, die Kausalität zwischen Nichtöffnen der Tür und dem Versterben von Ferhat nicht nachweisbar. Zudem hätte das Öffnen der Tür die Sicherheit der Anstalt und der Bediensteten bedroht. Das Verfahren wird eingestellt. Wir legten dagegen Beschwerde ein, denn alle diese Argumente sind falsch. Denn selbst wenn es stimmt, wie die Beamten behaupten, dass von Ferhat nichts mehr zu hören gewesen wäre, als sie vor dessen Zellentür standen, würde daraus nicht folgen, dass Ferhat bereits verstorben war. Bei Rauchgasvergiftungen liegt der Todeseintritt regelmäßig, je nach Kohlenmonoxidkonzentration, zeitlich deutlich nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit. Es ist also auch in diesem Falle sehr wahrscheinlich, dass Ferhat noch lebte und lediglich bewusstlos war, als die Beamten vor seiner Tür standen und nichts von ihm gehört haben wollen. Auch dann ist also die Ursächlichkeit des Versterbens durch das lange Warten auf die Feuerwehr sehr wahrscheinlich. Es besteht ein entscheidender Unterschied von 5 Minuten zu 27 Minuten. Und nochmal, selbst wenn die Ursächlichkeit des Unterlassens am Ende nicht nachweisbar sein sollte, es wäre juristisch dann jedenfalls als ein versuchtes Tötungsdelikt einzuordnen. Denn sein Tod wurde durch die Beamten billigend in Kauf genommen. Die bloße Tatsache des Nichtöffnens, des sich nicht bemühen, zeigt doch, dass den Beamten das Leben von Ferhat Mayouf gleichgültig war. Dass die Sicherheit der Anstalt und der Bediensteten ernsthaft bedroht war, ist ebenfalls nicht richtig. Es handelte sich, wie wir eben gehört haben und gutachterlich festgestellt, um einen Schwelbrand. Außerdem war das Aussageverhalten der Beamten vor Ort widersprüchlich. Einmal sagten sie, sie hätten versucht, die Tür zu öffnen, aber es sei nicht möglich gewesen, weil diese von der Hitze verzogen gewesen sei. Ein anderes Mal behaupteten sie, sie hätten es aus Gründen der Eigensicherung gar nicht erst versucht. Außerdem hieß es habe eine entsprechende Anweisung des Schichtführers gegeben, was ebenfalls bedeutet, dass man es gar nicht erst versucht hat. Die Beschuldigten wurden dazu jedoch nicht einmal verantwortlich vernommen. Das wäre jedoch das Naheliegendste gewesen. Doch alle Beschwerden dagegen werden trotz alledem seitens der Generalstaatsanwaltschaft zurückgewiesen. Aber wir alle bleiben dran. Ermittlungen können bei neuen Anhaltspunkten jederzeit wieder aufgenommen werden. Ich freue mich, dass wir uns hier aus diesem sehr traurigen Anlass, dem 5. Todestag von Ferhat Mayouf, erneut versammeln. Dass ihr euch nicht damit abfindet, dass der Tod von Ferhat als Suizid abgetan wird. Dass ihr dranbleibt und weitermacht in Trauer und Wut. Ferhats Tod steht für die stille, undurchdringliche und systematische Gewalt des Knastsystems. Es zeigt exemplarisch auch die Gleichgültigkeit gegenüber eingesperrten Menschen. Eine Gleichgültigkeit, welche die allgemeine Austauschbarkeit menschlichen Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft nur noch auf die Spitze treibt. Es lebe Ferhat Mayouf, auf dass sich solche Verbrechen durch deutsche Staatsbeamte nicht wiederholen. Die Demonstrationen fielen mitten in den verregneten Juli, sodass viele Leute wohl zu Hause geblieben scheinen seien. Es kamen gerade mal 100 Menschen, die an der Demonstration teilnahmen. Das hat mich verwundert, denn es gab eine gesamte Das hat mich verwundert, denn es gab im Vorfeld eine Veranstaltungsreihe, zu der insgesamt deutlich mehr Leute gekommen waren, als letztendlich an der Demonstration teilgenommen haben. Aber was willst du machen, so ist es in Berlin. Trotzdem denke ich, dass die Demonstration ganz gut Aufmerksamkeit erregt hat. Sie ging durch die Moabiter Anwohnerinschaft der JVA dort. Also viele Leute haben das mitbekommen, haben sich teilweise auch für einige Zeit der Demo angeschlossen. Es gibt inzwischen durch die lange Kontinuität dieser Demo, die findet jedes Jahr an dem Todestag von Ferhat Mahjoub statt, seitdem er dort gestorben ist, 2020. Es gibt da inzwischen eine gewisse Aufmerksamkeit für, es erinnern sich Leute, die Geschichte ist langsam bekannt und deswegen war es auch kein Wunder, dass es sehr, sehr laut war, als die Demonstration vor dem Gefängnis ankam und dort waren dann weitere Redebeiträge von Gefangenen zu hören oder auch Ex-Gefangenen, unter anderem Kai Schädel, der selber leider nicht da sein konnte, aber damals in der Tatnacht, als Ferhat Mahjoub keine Hilfe geleistet wurde von der JVA-Angestellten, in der Nachbarzelle saß und er hatte eine Grußbotschaft geschickt und es war mir übertragen oder vorbehalten worden, diese vorzutragen, die hört ihr jetzt. Erstmal danke an Kai, er kann heute nicht hier sein, aber wir lesen sein Grußwort vor. Ja. Kai ist leider gesundheitlich verhindert. Er hat uns was geschickt und das ist zum Teil in Brandenburger Mundart geschrieben und ich versuche, dem gerecht zu werden. Tag ihr sagt, liebe Genossen. An erster Stelle danke für die Einladung. Danke an meine liebe Freundin und zweijährigen Sohn, dass ich heute hier sein darf. Ich liebe euch und schöne Grüße aus Hamburg. Wir alle wissen, warum wir hier sind. Wir sind hier, um den Mord an Ferhat Mahjoub zu gedenken. Wenn ich an diese fragwürdige Zeit mich zurückerinnere, käme es mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ist es aber leider nicht. Es sind mittlerweile 5 Jahre vergangen. 5 Jahre, in denen die Justiz nicht gegen ihre eigenen Justizknechte ermittelt. Warum nur? Wir alle wissen wieso. Weil sie dem System und der Politik angehören. Zur bekannten Zeit stand ich am Fenster und hab ihn gehocht. Dann haben andere Gefangene von Block zu Block geredet, als sei Brandgeruch wahrgenommen worden. Es ging auf einmal alles Schlag auf Schlag. Es wurde gesagt, da und dort brennt es. Dann bin ich an die Tür gegangen und draußen war Hektik auf dem Flur zu hören. Viele Schlusen, eiligen Schritts in Richtung des Geschehens, also wo Ferhat Mahjoub in seinem Haftraum war. Ich habe dann an der Tür gelauscht, mehrere Hilferufe und Wummern an seiner Tür wahrgenommen. Circa 20 Minuten später habe ich gehört, wie die Feuerwehr den Raum öffnete und löschte, in dem Ferhat Mahjoub war. Die Haftraumtür wurde zu diesem Zeitpunkt erstmals geöffnet. Über 20 Minuten zu spät. Etwas später habe ich sämtliche medizinischen Geräte gehört, darunter ein Defibrillator und EKG. Ich kenne diese Geräusche, weil ich ausgebildeter Rettungssanitäter und Feuerwehrmann bin. Im Laufe der Zeit war es dann mucksmäuschenstill. Am nächsten Tag auf dem Freistundenhof war es das Gesprächsthema bei uns. Viele Gefangene kamen zu mir und haben mir erzählt, was sie gehört und gesehen haben. Einige hatten genau gegenüber von der Zelle ihren Haftraum. In dessen Tür befanden sich mehrere Löcher und man konnte die Schlusen beraten und nichts tun beobachten, hören und sehen. Die Justiz vertritt bis zum heutigen Tag die Auffassung, die Tür von Ferhats Haftraum sei zu heiß gewesen, durch die Hitze verbeult und verzogen gewesen. Darum hätte man sie nicht öffnen können. Hinzu kam die Aussage, die Schlusen hätten ein Verbot, bei einer solchen vorgefundenen Situation den Haftraum zu öffnen. Bei Begutachtung dieser Haftraumtür sei Folgendes zu sagen. Sie war weder verbeult noch verzogen gewesen, lediglich verrußt. Es gab auch keine Brandzehrung am Lack. Demzufolge kann das Feuer im Haftraum nicht so heiß gewesen sein, um diese zu öffnen. Es war, um es vorsichtig auszudrücken, ein Schwelbrand mit niedriger Temperaturintensität. Kurzum, die Justiz und ihre mitunter rassistischen Handlanger wurden und werden nicht zur Rechenschaft gezogen, im Gegenteil. Es wurden sämtliche Ermittlungen trotz Zeugenaussagen eingestellt. Für mich hat all dies einen faden Beigeschmack von eine Krähe hackt der anderen keinen Ober aus. Als die Justiz sich von dem Versagen freisprechen wollte, war der Punkt für mich erreicht, wo ich mal dachte, das muss an die Öffentlichkeit. Über sämtliche Kommunikationswege an Vereine und Organisationen habe ich Briefe, Berichte, Telefonate veröffentlicht und geführt. Darunter die Rote Hilfe, Criminals for Freedom, Justizwatch, Death in Custody oder die Knastzeitung Der Lichtblick aus der JVA Berlin-Tegel. Grüße gehen raus. Es dauerte nicht lange, bis Frau Stein, die damals die Knastleitung war, und Frau Wedra, Leitung der Teilanstalt 1, davon mitbekamen und das sinnlose Machtgebaren seitens der Justiz wurde eröffnet. Hatte so einen leichten Hauch von dem Versuch, mir einen Maulkorb zu verpassen zu wollen und trotz meiner Meinungsfreiheit. Ich musste viele Repressionen einstecken. Darunter wurde mir bei minus 10 Grad die Heizung abgestellt. Die Post kam nicht an, die Post wurde geöffnet. Ich musste eine rechtswidrige Leibesvisitation über mich ergehen lassen. Das Land Berlin wurde von mir zu 1.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Ich gewann diesen Kampf mit Hilfe der ständigen Rechtsprechung im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonventionen. Abschließend sei zu erwähnen, die Justiz schmettert diese Situation und wehrt seinen Tod als Suizid ab. Ich sage, es gibt keinen Suizid im Knast. In einer gewollten und staatlich geförderten totalen Institution in Verbindung mit einer Desozialisierung kann es keinen freien Willen zur Beendigung des eigenen Lebens geben. Wenn Menschen in dem Wahrsam sterben, sind das keine Einzelfälle, sondern Folgen einer perfiden und menschenunwürdigen Struktur. Von der Justiz und dessen staatlichen Akteuren, die immer mit neuen Skandalen und rechten Verbindungen glänzen, können wir keine Gerechtigkeit und Aufklärung erwarten. Todesfälle in deutschen Knästen sind die traurige Konsequenz von strukturellem Rassismus, Repressionen, Willkür und Machtgebaren in der deutschen Justiz. Es wird der Moment kommen, in dem man sie alle erdet und auf den harten Boden der Realität aufschlagen lässt. Diese undurchsichtigen Machenschaften sollten endlich der Vergangenheit angehören. Deswegen sollten wir uns weder auf diese Konstrukte noch auf ein Gespräch mit ihnen einlassen. Das, was die Justiz in den Gerichtssälen und totalen Institutionen tagtäglich tut, ernst zu nehmen, bedeutet, sie als Feinde aller freiheitsliebenden Menschen zu begreifen. Ihre Gerichte, Knäste und ihre Ordnung nicht anzuerkennen, weder mit ihnen zu reden, noch ihnen jemals die Hand zu reichen. Das Justizsystem deckt Entscheidungen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch sind. Richter, Staatsanwälte, Schlusen, andere Justizanlanger sowie auch Politiker brauchen auf deutschem Boden keine harte Bestrafung zu fürchten. Kaum einer dieser Täter wird je vor Gericht gebracht, dank einer schönen kriminellen Justizbande, die sich gegenseitig deckt. Wir und die Gefangenen, wir lassen uns nicht biegen und brechen. Wir werden weiter gemeinsam für unsere Rechte, Menschenwürde und die Aufklärung Seite an Seite lautstark und rebellisch mit euch kämpfen, damit kein weiterer Mensch in deutschen Knästen sterben muss. Für das Leben, für die Freiheit, no justice, no peace, Kai Schädel. Making sure the feds ain't listening. Any words that you mention can land your ass in prison. That's that brave new world we live in. You good till you go and question why the hood's in this condition. Now you should pay close attention. Money ain't a thing but a chicken wing. Come and go like a boomerang. To who do you pray? Are you a boss or are you a slave? Getting paid, but what have we gained? I'm worried about me, but I'm worried about you. Cause I can't succeed if you don't do two. One is the loneliest number. Have it all, but you won't have slumber. Sleep with one eye open, cause you boasting. Why so many filled with hunger turn to hatred? Cause you made shit in the matrix. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. The view is different when you in the forest, living morbid moments and the police roaming. When you all alone and the rain is pouring, the language foreign, the people cold. The food is warm on a lonely road. The trees are good, put you in the zone. Doing that work, different time zone. Beautiful island, beautiful people, beautiful view with the eye of an eagle. Call me illegal, but you just arise. I make music to love and survive, but to my surprise, they want my demise. I work too much, I'm too damn fly. We have the blues, but we never cry. We just deliver the flow from the shot, flow from the beat. To the X, this is the way that the ghetto express. It's all I got, nothing left, nothing less. What you expect? Raised by the left, so I give it my best. With every breath, with every beat that is in my chest. They say life like a game of chess. I'm just trying to figure out what piece to move next. Holding the text, reading a book, you holding the tech. You building with crooks, they pay your check. I build with the hood while I earn my respect. The whole thing was built on respect. And kids, the whole thing was based on kids. Kids have got it back. All our splurging carrying on, the rims and everything else, and the slackness of giving kids a false image of hip hop. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Just don't. Ein weiterer Gefangener namens Andreas Krebs, der in der JVA Tegel im Norden Berlins gerade seine Haftstrafe verbüßt, hatte sich ebenfalls mit einer Grußbotschaft an die Demonstration gewandt, um an dem Tag etwas zu sagen. Wir möchten jetzt unseren Freund und Gefährten und den kämpferischen Gefangenen Andreas Krebs zu Wort kommen lassen. Er kann natürlich aus bekannten Gründen leider nicht selbst hier reden, deswegen hat er uns was geschickt und das lese ich jetzt vor. Ohne dass die Verantwortlichen für den Tod von Ferhat zur Rechenschaft gezogen wurden und sie binden sich wie eine Schlange aus allen Leben heraus. Wir, Freundinnen und Freunde, die Familienangehörigen und alle, die sich mit dem tragischen Tod und dessen Umständen auseinandergesetzt haben, trauern weiter um einen Menschen, der wegen einer Nichtigkeit in Haft genommen wurde und in seiner Zelle durch ein Feuer und die Rauchentwicklung erstickte. Während die Verantwortlichen vor seiner Zelle standen und die verzweifelten Hilferufe von Ferhat einfach ignorierten. Niemand sich wie es für nötig, diesen Menschen zur Hilfe zu eilen. Selbst Inhaftierte, die sich heute hier in der JVA Tegel befinden, haben die Hilferufe von Ferhat noch in ihrem eigenen Gedächtnis und werden diese niemals vergessen. Heute an diesem Jahrestag vor der JVA Moabit gedenken wir mit lauter Stimme an dieses schreckliche Ereignis, auf das es nie vergessen werde. In meinen Gedanken bin ich in diesem Augenblick ganz fest bei euch allen und sende euch allerherzlichste Grüße, euer Krebs Andreas aus der JVA Tegel. Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Bis sie bricht! Mit Power durch die Mauer! Bis sie bricht! Mit Power durch die Mauer! Bis sie bricht! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! 1996 hat Thomas Meyer-Falk eine Bank überfallen. Weil er vor Gericht keine Reue zeigte, wurde er neben 11,5 Jahren Haft zur anschließenden sogenannten Sicherungsverwahrung verurteilt. Insgesamt war er 26 Jahre plus 10 Monate in Haft, davon 7 Jahre im Normalvollzug, 10 Jahre lang isoliert, 10 Jahre in Sicherungsverwahrung. 2023 wurde er aus der Haft entlassen. Heute setzt er sich für Abschaffung von Knästen ein. Wir haben ihn darum gebeten, zu Suizid im Knast zu sprechen. Und hier spielen wir sein Audio ab. Jeden Monat versuchen sich in Berliner Gefängnissen Inhaftierte das Leben zu nehmen. Auch hier in der JVA Moabit. Die Lebensbedingungen hinter diesen dicken hohen Mauern sind unerträglich. Für alle. Aber es gibt Menschen, die daran vollständig zerbrechen. Vor 5 Jahren starb hier in Moabit in seiner brennenden Zelle Ferhat Mayou. An seinen Tod, an den Tod all der anderen, nach und vor ihm, die im Knast gestorben sind, wird hier und heute erinnert. Wenn ich selbst an das Sterben in den Gefängniszellen denke, erinnere ich mich an Steve. Er nahm sich im Frühjahr 2023 im südbadischen Freiburg das Leben. Wir kannten uns schon viele, viele Jahre aus der gemeinsam verbrachten Haftzeit. In einer Frühlingsnacht im Jahre 2023 hängte er sich mitten in der Nacht an den Gitterstäben seines Zellenfensters auf. Freiburgs Gefängnisleitung rühmt sich eines ausgefeilten Suizidpräventionsprogrammes. Im Fall von Steve war es aber eine Knastpsychologin, die ihm wenige Jahre zuvor ganz trocken sagte, wenn ihm hier irgendetwas mal nicht mehr passen sollte, dann könne er sich, und jetzt zitiere ich die Knastpsychologin, immer noch weghängen. Sie entschuldigte sich später für diesen Satz. Als jedoch Gefängnisjuristinnen mit dem Fall befasst wurden, rechtfertigten diese das Vorgehen der Psychologin und meinten, es habe sich um eine gezielte therapeutische Maßnahme gehandelt, nämlich eine sogenannte paradoxe Intervention. Ich erzähle das so detailliert, um auf den Zynismus hinzuweisen, der im Vollzugsalltag herrscht. So wie er nun auch vor wenigen Wochen die JVA Moabit angeblich ausgezeichnet wurde. Die Senatsverwaltung für Justiz posaunt in die Welt hinaus, dass ein Suizidpräventionspreis an die JVA Moabit für ihre angeblich herausragende Arbeit auf dem Gebiet der Suizidprävention verliehen worden sei. Wofür genau würde der Preis verliehen? Die Senatsverwaltung behauptet, für das herausragende Engagement und die innovativen Ideen der JVA Moabit für die Suizidprävention in der Untersuchungshaft. Wer dann alleine in der engen Zelle sitzt, spürt davon nichts. Wer alleine in der engen Zelle sitzt, verloren, in der Regel von der Außenwelt vergessen, der sieht allzu oft im Sterben nur noch den einzigen Ausweg. Es kann deshalb nicht um Suizidprävention gehen, sondern Ziel ist und muss die Abschaffung des Knastsystems sein. Ferhat Mayouf wird es nicht mehr ins Leben zurückbringen. Aber das jährliche Gedenken an ihn und all die Toten wird hoffentlich immer mehr Menschen dazu bringen, sich für eine Welt ohne Gefängnisse einzusetzen. Herzliche, kämpferische und solidarische Grüße hier aus Freiburg. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs auf der 90,7. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Genau so sieht es aus. Wir berichten vom 23. Juli, einem verregneten Sommertag in Berlin, an dem der fünfte Todestag von Ferhat Mayouf war. Circa 100 Leute demonstrierten durch Moabit, um daran zu erinnern, aber auch um ihre grundsätzliche Ablehnung von staatlichen Zwangsanstalten wie Gefängnissen, Abschiebelagern und so weiter zum Ausdruck zu bringen. Als nächstes hören wir einen englischen Beitrag einer Gefangenen, die in der Neuruppiner JVA einsitzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie heißt Cleo, hört selbst. Cleo ist eine schwarze Transfrau, die sich seit dem 31. Mai 2024 in Untersuchungshaft befindet und derzeit im Männerknast Neuruppin-Bulkow eingesperrt ist. Während ihrer Inhaftierung und während des Gerichtsprozesses wurde und wird sie dämonisiert, kriminalisiert und ist weiteren Diskriminierung und voreingenommenen Annahmen ausgesetzt. Wir spielen nun ihren Beitrag ab, der ist auf Englisch. My name is Cleo and I'm not alone. I stand on the shoulders of my ancestors, of all those who came before me, who fought for freedom. I stand with all of you who refuse to look away and remain silent about this injustice. I stand with all of you who continue to fight for the rights of all trans and racialized people in the justice system. It has now been almost 1 year since my incarceration. As I try to pluck up the courage to speak to you directly, I realize that I must not claim false intimacy. I must be steady and I must be clear. I was arrested without reliable evidence, merely on the basis of general suspicion that appeared to be strongly characterized by racial profiling and transmisogyny. I was transferred from a women's prison to a men's prison at an early stage because me being trans was seen as a threat to the other female inmates, despite being held in isolation. I'm currently in multiple discriminatory and precarious conditions in the men's prison in Neuruppin, which is characterized by a hyper-masculine, misogynist, violent atmosphere, which leads to increased violence and discrimination, especially for non-German, racialized, migrant, disabled trans women on an institutional level as well. Facing the assumption of criminality flash signaled by skin color, I recognized it as part of the ongoing, unconscionable, immoral, and dangerous treatment of black people by the injustice system and the press. After the first day of trial, I was already being demonized and condemned in the media and in the court of public opinion. This racist disinformation proceeds from corruption, the corruption of accuracy, information, and even the truth in the interest of sensation, sales, and a xenophobic political agenda. This violates the legally valid assumption of innocence, regardless of skin color, gender identity, or residential status. As the trial continued, it became glaringly clear that fair, objective, and non-discriminatory criminal proceedings would remain elusive, and critical and responsible media reporting without anti-trans, racist, and anti-immigration narratives non-existent. Instead of focusing on the actual allegations, the court, the public prosecutor, co-plaintiff, and medical expert in equal measure constantly scrutinized me and questioned witnesses about my style of dress, sexual preferences, and the extent to which I would have appeared authentically female to them. All of this was done in an attempt to deny the legitimacy of my trans identity. This voyeurism of the sex lives of trans people shows the extent to which traditional and completely outdated prejudices play a role in the courtroom, and how my right to privacy is violated beyond what is reasonable in a criminal court. Furthermore, I was denied the so-called true transsexuality by the court's medical expert, although I have been living as a trans woman for a very long time and also receive trans-affirmative treatments. His assessment was made without ever having had a consultation with me and only on the basis of the files. This violent invalidation exposes his ignorance about the lived realities of trans people. It should be common medical knowledge by now that people find their trans identity in different phases of their lives and that transitions are rarely straightforward. But don't let any of this distract you from the fact that the final judgment of the forensic analysis was that there were no significant traces of DNA found, or the fact that there is no weapon, or the fact that a witness heard a voice which was clearly not mine, or the fact that the police failed to secure surveillance footage which would have proven that I was on the other side of town at the time of the crime. The ultimate nullity of evidence stands in overwhelming contrast to the outrageous outcome of this trial. This is a scandalous miscarriage of justice. I deserve better than this. The victim's family deserves better than this. My name is Cleo, and I am not alone. I stand on the shoulders of my ancestors, of all those who have come before me, who fought for freedom. I stand with all of you who refuse to look away and remain silent about this injustice. I stand with all of you who continue to fight for the rights of all trans and racialized people in the justice system. I refuse the prison of I and choose the open spaces of we. Yes, we must be careful to avoid the imprisonment of the mind, the spirit, and the will of ourselves and those among whom we live. Thank you. Ihr seid nicht allein! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft! Vor den Fenstern der JVA Moabit schauten viele Gefangene zu, sie winkten und teilweise riefen sie auch Sachen. Es gab wirklich große Aufregung und Begeisterung dort in der JVA. Und ich weiß es nicht, aber vielleicht hat auch einer der Gefangenen zugehört, über den jetzt hier die Rede sein soll. Sein Name ist Nanook und er hat einen Brief geschrieben an die Demonstration, der ebenfalls dort verlesen wurde und den hört ihr jetzt. Nanook ist ein Antifaschist. Er ist auch hier in der JVA Moabit und ich werde jetzt seinen Brief vorlesen. Seit nun mehr als 250 Tagen befinde ich mich in der JVA Moabit und nach 9 Monaten Untersuchungshaft ist ein Prozessbeginn für mich noch nicht absehbar. Der Vorwurf ist aktuell gefährliche Körperverletzung gegen militante Neonazis sowie die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Zusammen mit 6 weiteren angeklagten AntifaschistInnen soll öffentlichkeitswirksam ein weiterer Antifa-Ost-Prozess in Dresden geführt werden. Im Knast bin ich von Anfang an unter verschärften Sicherheitsauflagen, wodurch es in den letzten Monaten für mich unmöglich war, an Sport- oder Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Auch der Zugang zu Ärzten war dadurch erschwert. Inzwischen wurden Teile der Auflagen gelockert, was aber hauptsächlich die Arbeit der Schließer erleichtert. Aber so kann ich inzwischen auch an Sport- und Freizeitgruppen teilnehmen. Zwar darf ich mit anderen Gefangenen zum Hofgang, aber der tägliche Stationsaufschluss, wo alle Häftlinge duschen, zum Kühlschrank gehen oder einfach gemeinsam die 1,5 Stunden Freizeit verbringen, wird mir weiterhin verwehrt. Die Begründung ist, dass ich ein Extremist sei, unabhängig davon, dass bei Untersuchungshäftlingen eine Unschuldsvermutung gilt. Für verurteilte Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates, die zu hohen mehrjährigen Haftstrafen, auch wegen Gewalt während der Haftzeit verurteilt wurden, sind nur zum Teil von solchen Sicherheitsverfügungen betroffen. Sie dürfen arbeiten und haben Stationsausschluss. Auch der Umgang mit meiner Post ist immer wieder ein Ärgernis. So verschwindet Post und wird über Monate in der JVA gestapelt, wird erst nach Wochen von der Staatsanwaltschaft kontrolliert oder wird mir einfach nicht ausgehändigt. In den Monaten meiner Haft habe ich einiges an Willkür und Diskriminierung durch einzelne Schließer sehen müssen. So beschissen die gesamte Situation im Knast auch ist, bin ich als gefangener weißer Cis-Mann mit einer deutschen Biografie sehr privilegiert in der JVA. Gefangene ohne deutschen Pass, ohne ausreichende Deutschkenntnisse, in psychischen Krisen oder auch Menschen mit traumatischen Erfahrungen oder Suchterkrankungen machen über die Hälfte aller Insassen in der JVA aus. Viele der Gefangenen haben Narben an ihren Armen von Selbstverletzungen. Die stummen Zeugen ihrer traumatisierten Biografien sind oft zu sehen. Diese sozialen Gefangenen sind häufig die Betroffenen von Übergriffen der Schließer. Das reicht von Beschimpfen, von dem Ignorieren und Verwehren ihrer Rechte bis hin zur massiven körperlichen Gewalt. Knast ist für alle Gefangenen eine psychische Ausnahmesituation. Abgeschnitten von allen vertrauten sozialen Bindungen wie Familie und Freundinnen. Überstunden allein in einer 8 Quadratmeter Zelle mit Unsicherheiten, Angst und Wut. Für einige der Gefangenen ist Knast so belastend, dass sie stundenlang gegen die Zellentüren schlagen, immer wieder schreien oder sich selbst verletzen. Sie gehören nicht in die JVA, ohne psychiatrische Hilfe. Dennoch werden sie einfach zusammen mit allen anderen Gefangenen weggesperrt. Dies führt nur dazu, dass sie erneut traumatisiert werden und andere psychologisch belastet werden. Auch der Mangel an Personal von Sozialarbeitern, Psychologen und Schließern verschärft die Situation im Knast. Im Umgang mit Gefangenen in psychischen Krisen scheinen die Schließer oft überfordert. Während meiner Haftzeit gab es mehrere Fälle von versuchten oder angedrohter Selbsttötung. Auch brannte eine Zelle und es kam traurigerweise auch Selbstmord. Aus Verzweiflung hielt sich ein Gefangener ein Messer an den Hals, als wir zusammen auf dem Hof waren. Er drohte mit Selbstmord gegenüber den Schließern, bevor sie ihn zu 10 überwältigten. In der Nacht zum 10. Juni 2025 wurden wir durch das laute Rufen eines Gefangenen an seinem Zellenfenster geweckt. Er hatte in dem gegenüberliegenden Gebäude eine brennende Zelle entdeckt. Gemeinsam versuchten wir, durch Schreien gegen die Zellentür hämmern und die Notrufanlagen in den Zellen, die Schließer zu alarmieren, aber ohne Reaktion. Ein Gefangener telefonierte währenddessen mit seiner Familie außerhalb des Knastes, die zeitgleich die Feuerwehr unterrichteten, da es von den Schließern über 15 Minuten keine Reaktion auf unsere Hilferufe gab. Nach 20 Minuten erschienen die Feuerwehr und Rettungswagen. Inzwischen schlugen die Flammen aus dem durch die Hitze zerbrochenen Fenster der Zelle. Auch der zweite Raum der Begegnungszelle hatte Feuer gefangen. Soweit ich es einschätzen kann, wurden die beiden Gefangenen von den Schließern schnell aus ihrer Doppelzelle geholt. Aus Vorsicht wurden noch während des Brandes weitere Gefangene aus den umliegenden Zellen evakuiert. Es soll keine Schwerverletzungen gegeben haben und die Schließer haben glücklicherweise schnell reagiert. Solche Vorfälle geschehen in Knästen immer wieder. Nicht nur in autoritären Staaten wie Russland, Türkei oder Ungarn. Dort sind die Situationen von Willkür und Gewalt, die den Gefangenen ausgesetzt sind, um vieles schlimmer. So ist die antifaschistische Person Maya im Juni im Hungerstreik getreten, um bessere Haftbedingungen und eine Überstellung nach Deutschland zu erkämpfen. Auch hier in Berlin verweigerte Andreas Krebs in der JVA-TW über 30 Tage die Nahrungsaufnahme, um auf seine Haftbedingungen aufmerksam zu machen. Wenn Menschen eingesperrt werden, weil sie keinen deutschen Pass haben, aus der Not heraus kleinere Diebstähle begehen oder einfach kein Geld für Bahntickets haben, dafür aber Milliardenbetrüger wie im Cum-Ex- oder Wirecard-Verfahren Bewährungsstrafen und Haftverschonung bekommen, dann bestraft dieses Justizsystem Armut. Und wir als Gesellschaft müssen eine breite, solidarische Antwort finden, um die sozialen Probleme zu lösen. Statt Menschen zu kriminalisieren, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, und auch hier im Knast ist ein Ort für Solidarität untereinander. Diese ist viel stärker und verbreiteter, als ich gedacht hätte, bevor ich es selbst erlebte. Dies hat mir hier im Knast sehr viel Kraft und Mut gemacht. Für eine befreite Gesellschaft, auch ohne Knäste. Take care, Nanook. Free, free, free Nanook! Free, free, free Nanook! Free, free, free Nanook! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Eine weitere Facette der rassistischen Unterdrückung und Gewalt in unserer Gesellschaft war die institutionelle Ebene, allen voran die Polizei. Es gab einige Beiträge auch dazu, unter anderem von einem Solidaritätskreis in Gedenken an Mohammed aus Dortmund. Und den hört ihr jetzt. Folgenden Brief haben uns die Freundinnen aus Dortmund zugeschickt. Liebe Demonstrierende und Angehörige von Ferhat Mayouf, wir senden euch unsere Grüße aus Dortmund. Wir sind der Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Wir arbeiten für Aufklärung und Gedenken an den am 8. August 2022 von der Dortmunder Polizei getöteten Mohammed Lamin Grami. Wir sprechen den Angehörigen und Freundinnen von Ferhat unser tiefes Beileid und unsere Solidarität aus. Wir sind zutiefst betroffen über seine Tötung heute vor 5 Jahren. Und wir sind fassungslos über die Häufigkeit, mit der in Deutschland und weltweit Menschen durch die Hände der Staatsgewalt ihr Leben verlieren. Denn wir wissen, dieser Tod war kein Einzelfall. Im Gegenteil, er reiht sich ein in so viele Fälle tödlicher Staatsgewalt. Von Uri über Mohammed, von Christi und Ferhat, von Ibrahima über Sammy, Bilal, Kabel und Lorenz und vielen, vielen anderen. Allein bei uns in Dortmund sind in unter 3 Jahren 4 Menschen von Polizistinnen getötet worden. Mohammed Rameh im August 2022. Nur kurz später ein Mensch durch einen Taser. Letzten April der Obdachlose Andrzej in der Dortmunder Innenstadt. Im März dieses Jahres der 72-jährige Nayeb Boubacar. Einige Dinge verbinden ihre Geschichten. Immer handelt es sich um Menschen, die eine oder oft mehrere Betroffenheiten teilen. Oft Rassismus, Obdachlosigkeit, Fluchterfahrung und immer öfter auch psychische Krankheit. Immer eskalierte die Polizei, handelte vorschnell, stellte ausweglose Situationen her, bedrohte Menschen, die eigentlich schutzbedürftig waren. Sie priorisierte ihre Eigensicherung, obwohl sie es war, die die Situation selbst hergestellt hat und argumentiert dann mit Notwehr. Mohammed saß am 8. August 2022 im Hinterhof der Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt. Hier war er untergebracht, seitdem er als junger, unbegleiteter Mensch aus Senegal nach Deutschland geflohen war. Seine Familie beschreibt Mohammed als hilfsbereiten, freundlichen, fußballbegeisterten jungen Menschen, Freund, Sohn, Bruder und BVB-Fan. 2019 begann er seine Reise, erst über den Landweg bis nach Marokko, dann mit einem Boot über das Mittelmeer. Auf dieser gefährlichen Route erfuhr er verschiedene Schicksalsschläge, die ihn schwer traumatisiert hinterließen. Die Dortmunder Sozialarbeiterinnen berichten, dass Mohammed am liebsten für sich war, im Hinterhof saß und Musik hörte. Dort hielt er sich auf am 8. August 2022, als er ein Messer gegen seinen Bauch richtete. Als er nicht auf Ansprache reagierte, rief die Jugendhilfeeinrichtung die Polizei. 12 Beamtinnen der Wache Nord kamen, umstellten Mohammed. Wenige Minuten später war er tot. Getroffen von Pfefferspray, Taserpfeilen und 5 Schüssen aus einer Maschinenpistole. Die Polizei war gerufen worden, um ihn am Suizid zu hindern und tötete ihn stattdessen selbst. Der Schmerz der Familie Dramé ist unermesslich. Auch viele Menschen in Dortmund und darüber hinaus sind schwer betroffen von der Gewalt gegen diesen jungen Menschen, der ein Leben in Dortmund hätte beginnen können und vielleicht seinen Traum erfüllt hätte, Fußballer zu werden und noch oft seinen geliebten BVB spielen zu sehen. Ungewöhnlich war, dass die Staatsanwaltschaft einige Monate nach dem katastrophalen Einsatz Anklage gegen immerhin 5 der 12 am Einsatz beteiligten Beamtinnen stellte. Wenig überraschte, dass der Prozess über das Jahr 2024 dann aber Mohammeds Familie ignorierte, die nur durch unser Engagement dem Prozess überhaupt als Nebenklage beiwohnen konnte, dass im Verfahren Rassismus, menschenfeindlichen, polizeilichen Logiken und Täter-Opfer-Umkehr eine Bühne geboten und am Ende alle 5 Cops freigesprochen wurden. Alle 5, unter ihnen der Schütze, der nur 0,7 Sekunden nach dem Einsatz von Tasern 6-mal mit einer Maschinenpistole auf Mohammed schoss. Und der Einsatzleiter, der diesen fatalen Einsatz alternativlos plante. Sie alle arbeiten nun weiter beziehungsweise wieder als Polizistinnen. Neben der Verarbeitung des Verlusts ihres geliebten Sohns und Bruders kämpft die Familie Dramé heute auch darum, das Andenken an Mohammed vor rassistischen Erzählungen von Messerangreifer und Lügner zu verteidigen. Die polizeiliche Darstellung vom aggressiven Angreifer wurde schnell vom NRW-Innenminister Herbert Reul aufgegriffen, von rechten und konservativen Medien verbreitet und von den Anwälten der 5 angeklagten Cops mit Fragmenten aus Mohammeds Leben unterfüttert. Narrative wie dieses fügen sich in die Stimmungswache von Rechten und Rassisten ein und verstellen den Blick auf einen jungen Menschen, der voller Hoffnung und unter großen Opfern nach Europa floh, der für niemanden eine Gefahr darstellte, sondern Hilfe und Gehör brauchte statt Gewalt. Gerechtigkeit für Mohammed bedeutet für uns, seine Geschichte und sein Andenken zu bewahren, uns gegen Rechte und andere autoritäre Vereinnahmungen zu wehren und dafür zu kämpfen, dass eine Geschichte wie seine eines Tages niemandem mehr passieren wird. Bitte unterstützt unseren Kampf. Verbreitet Mohammeds Geschichte. Spendet für seine Familie. Schickt Solidarität. Für die Demilitarisierung, die Entwaffnung, die Abschaffung der Polizei. Für das gute Leben für alle, ohne Grenzen und Gefängnisse. In Freiheit und Solidarität. Rest in Power, Mohammed. Rest in Power, Ferhat. Überall Polizei! Nirgendwo Gerechtigkeit, überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Dass staatliche Repression sich zuallererst gegen linke und fortschrittliche Kräfte richtet, ist eine Binsenweisheit, denn die Steigbügelhalterinnen, die Faschistinnen und Ultrarechten, die letztendlich ja nur den Willen des entfesselten Kapitals durchsetzen wollen, die kriegen höchstens ein paar Ohrfeigen, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen und ihr Terror zu unübersehbar wird. Leider sitzen viele Gefangene aus kurdischen und türkischen und auch vielen anderen internationalen Befreiungsbewegungen in Gefängnissen, so auch in Deutschland, so auch in der JVA Moabit. Und deswegen hören wir noch ein letztes Beispiel eines Redebeitrags der Solidaritätsstruktur Azadi. Und ja, hört selbst. Liebe Freundinnen und Freunde, eben wurde ja schon gesagt, dass aktuell in der JVA Moabit auch der kurdische politische Gefangene Mehmet Karaca einsitzt. Seit Ende November letzten Jahres sitzt Mehmet Karaca hier in Moabit in Untersuchungshaft. Mittlerweile liegt auch die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft vor. Mehmet wird verdächtigt, hauptamtlicher Kader der sich mittlerweile aufgelösten PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, gewesen zu sein. Zwischen 2014 und 2015 im Süden Deutschlands sowie in Köln und seit 2024 im Großraum Berlin, Hamburg und Niedersachsen. Laut Bundesanwaltschaft soll er in dieser Funktion typische Leitungsaufgaben wahrgenommen haben. Die Prozesse nach 129b gegen kurdische politische Aktivisten laufen vor den deutschen Gerichten alle nach demselben Muster. Den Angeklagten werden in der Regel keine individuellen Straftaten zur Last gelegt. Vorgeworfen wird ihnen politisches Engagement, welches auch für viele von euch zum Alltagsleben gehört, etwa Teilnahme an Demonstrationen und die Mobilisierung dafür. Nur weil sie mit dem Paragraph 129 konfrontierten Personen das angeblich im Auftrag der kurdischen Arbeiterpartei PKK vornehmen, werden sie zu teils mehreren Gefängnisstrafen verurteilt. Bei Mehmet Karaca ist auch auffällig, dass zwischen den beiden ihm zur Last gelegten Zeiträumen mindestens 9 Jahre liegen, in dem ihnen überhaupt nichts vorgeworfen wird. Auch nach dem Aufruf für Frieden und Demokratie von Abdullah Öcalan vom 27. Februar und der formalen Auflösung und der angekündigten Entwaffnung der PKK im Mai setzt die deutsche Justiz ihre Repression gegen kurdische politische Aktivisten fort. Der bekannte kurdische Politiker Yüksel Koç wurde am 20. Mai in seiner Wohnung in Bremen festgenommen. Vorgeworfen wird ihm seine langjährige politische Tätigkeit als Vorsitzender des Kongresses des Verbandes Demokratischer Gemeinschaften Kurdistan in Europa. Wie bei den anderen Angeklagten in den 129b-Prozessen werden auch ihm keine individuellen Straftaten vorgeworfen, sondern seine allgemeinen politischen Tätigkeiten, die von der Bundesanwaltschaft als Propagandaarbeit für die PKK dargestellt werden. Erstmalig gab es auch einen Versuch der Ausländerbehörden, einen nach 129b verurteilten Genossen direkt aus dem deutschen Gefängnis in die Türkei abzuschieben. Mehmet Çakas wurde im April 2024 vom OLG Celle zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Regulär hätte er im Oktober dieses Jahres seine Haft abgesessen. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat im Juni einen Eilantrag gegen seine Abschiebung in einer Oberflächenverfahren abgelehnt. Aktuell ist die Abschiebung vom Tisch, da Mehmet Karaca per europäischem Haftbefehl aus Italien ausgeliefert wurde und auch Italien einer Auslieferung zustimmen müsste. Wir gehen aber davon aus, dass es bei anderen noch einsitzenden kurdischen politischen Gefangenen zu ähnlichen Versuchen durch die Ausländerbehörden kommen wird. Wir hoffen als Azadi natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung von Mehmet Çakas stoppt. Darüber hinaus fordern wir angesichts der hoffnungsvollen Entwicklung in der Türkei zur Beendigung eines jahrzehntelangen Konflikts ein Umdenken auch in Deutschland. Wir brauchen ein Primat der Politik gegenüber den seit Jahrzehnten eingespielten Repressionsbürokratie und appellieren vor allem an den Deutschen Bundestag, die positiven Schritte der kurdischen Bewegung aufzunehmen und entsprechende Initiativen einzugreifen. Dazu gehören im Bereich der Innenpolitik die Rücknahme der Verfolgungsermächtigung des Justizministeriums gegen die PKK in Bezug auf 129 StGB und die Einstellung der laufenden Verfahren. Ebenso fordern wir die Aufhebung des PKK-Verbots in Deutschland und die Streichung der PKK von der EU-Liste, EU-Terrorliste. Und natürlich fordern wir eine umgehende Amnestie aller in Deutschland einsitzenden kurdischen politischen Gefangenen. Hoch die internationale Solidarität. Radioaktiv ist nun zu Ende. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt, in wenigen Stunden ist sie auf unserem Blog verlinkt als Mitschnitt, der dann im Internet hochgeladen ist. Unsere Blogseite heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der Radiojournalist Mumia Abu Jamal, seit 1981 politischer und kämpfender Gefangener im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wir wünschen ihm von hier aus viel Kraft und Glück und hoffen, dass er bald frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle mit uns aufnehmen kann. Bis dahin hören wir diesen hier in der Sendung. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal.